Schwester, kinderhart, schnell erzeugt, in Schweiß gebadet. Sagt, welche Frau hat euch ans Licht gezogen? Mit welchem Trick hat man euch so betrogen? War so süß, Bänke für den Park. Eure Stadt, Massengrab, schnell verscharrt, nochmal gebadet. Sagt, welcher Gott hat euch den Tag versprochen? Mit welchem Wort hat man euch doch gebrochen? Sterbt so süß, Bänke für den Park.